Destiny. Ich bin rothaarig, hier gib ein Stift und Papier. Ich hab vollkommen Bock drauf, Texte zu schreiben, Videos drehen und den Shit dann verbreiten. Ich brauch keine Sonnenbrille, gib mir eins, ein Zielstreifen. Und deine Freundin treff ich morgen auf der Tierreise. Zahle meine Steuern und bin danach wieder pleite. Alle meine Schulden rauch ich durch eine Pfeife. Ich komm auf die Party und mach's mir bequem. Mach Schluss mit deiner Frau und dann kann ich wieder gehen. Verbrauch ins System, Mike Friedrich, mach Ansage. Meine Urteil lässt sich ab von der Tanknadel. Verlassen von allen guten Geistern. Ringfinger abschneiden, denn ich möchte frei sein. Weil aber alle Leute mache danach für den Beutel mal ich rot anpenne, denn wir sind jetzt Freunde. Trink drauf. Wir saufen Dosenbier. Trink drauf. Denn unsere Frauen sind hier. Trink drauf. Wir saufen Dosenbier. Trink drauf. Denn unsere Frauen sind hier. Gegähnt, denn ich habe wieder Langeweile, nämlich Slenderman. Habe Topmodelbeine auf den krass langen Weg Richtung Arbeitsamt. Lass mich durch, Mutterfinger, denn ich kann ja was. Aber die Straßenjungs längen auf einer krassen Kohlegang verteilt, weil du noch umhängst, sie war bei Klatschen, wenn du rennst. Hast du doch verpennt, die Hosen voll von krassen Kiffersachen. Dann deine Freunde kann ich mir täglich meine Hände waschen. Du bist ein Motherfuck, ich bin ein krasser Sack. Hänge mit Jungs, um die du einen Bogen machst. Ich bin ein nekrophiler RM-Fetischist. Du krabbelst auf den Boden, weil du gerne Kiefer frisst. Und um die Uhr werd ich kontrolliert. Ich komm in den Puff, deine Freundin schockiert. Bitte, mach das nicht. Trink drauf. Wir saufen Dosenbier. Trink drauf. Denn unsere Frauen sind hier. Trink drauf. Wir saufen Dosenbier. Trink drauf. Denn unsere Frauen sind hier. Denn unsere Frauen sind hier. Wir saufen Dosenbier.